Forbidden Door steht vor der Tür, wortwörtlich, denn so nah war uns der Pay-Per-View noch nie in London findet, dieser Stadt am Sonntagabend, sodass wir den Pay-Per-View auch zu wahren Zeiten sehen können. Aber ist die Card wirklich so spannend? Sind nicht zu viele Matches vorausschaubar oder das Ergebnis irrelevant? Wir geben eine kleine Preview. Viel Spaß! Liebe Wrestling-Fans, willkommen bei einer neuen Ausgabe der Elite Hour hier auf wrestling-infos.de. Ich bin Katha und heute quatsche ich mit Stefan. Hallihallo! Hallihallo, einen wunderschönen Samstagmittag haben wir gerade. Ihr werdet es wahrscheinlich, wenn dann überhaupt Samstagabend frühestens hören. Ja, ich bin gespannt. Es ist einerseits eine Matchcard, auf die ich sehr Bock habe, aber auch so ein paar... Ja, wie du es auch gerade eben schon gesagt hast, Matches hast, die vielleicht nicht so spannend sind oder vielleicht jetzt nicht so unfassbar viel mit sich bringen können. Dadurch, dass ich jetzt aber auch ein paar Wochen nicht mehr Teil dieses Podcasts war, bin ich sehr gespannt, auf welche Ergebnisse wir heute kommen. Ja, wobei, ich muss sagen, die Forbidden Door Card ist schon eher so eine spontane Card, gar nicht mit so vielen Langzeit-Stories. Also ich finde, wenn man bei AW einsteigen will in den Pay-Per-View, ist das wahrscheinlich der Pay-Per-View, der am einfachsten ist. Ja, wobei, also wahrscheinlich das Lights-Out-Steel-Cage-Match, da später noch im Detail zu, ist wahrscheinlich, also da brauchst du, glaube ich, 3-4 Minuten, um zu erklären, warum jetzt alle beteiligten Personen da irgendwie dran teilnehmen. Ja, aber ist das so relevant? Also es ist einfach ein Lights-Out-Cage-Match, ja. Ich meine, das steht schon für sich, ne? Also wir wollen Action sehen und damit erfüllt es schon seinen Zweck. Ja, ansonsten ist es halt, ich hätte es jetzt vorher im Kopf, glaube ich, so als Showcase-Pay-Per-View bezeichnet. Aber deine Beschreibung passt natürlich auch relativ gut, weil es einfach viele Matches dabei sind. Die sind an sich ganz cool. Die waren aber vielleicht vor 1-2 Monaten noch ziemlich schwer zu antizipieren, dass es darauf hinausläuft. Und vielleicht auch Matches, die jetzt auch keinen riesigen langfristigen Effekt haben werden. Von daher sind ein paar schöne Sachen bei. Aber ja, es wirkt halt wie auch die Forbidden Door Pay-Per-Views davor schon an sich eine coole Matchcard, aber halt so ein bisschen losgelöst vielleicht vom sonstigen Produkt. Was ich ja nicht schlimm finde, es darf ja so ein Pay-Per-View gerne geben, aber ich finde, dass der hier jetzt weder Fisch noch Fleisch ist. Also ich finde, die anderen Forbidden Door Pay-Per-Views waren aufregender, was die Namen anging, oder zwar zumindest gemischter. Hier ist es ja schon sehr AW-lastig. Und ich hätte mir halt mehr gewünscht, mehr von New Japan, mehr von Stardom. Ich meine, es gibt da so gute Leute. Ja, aber es ist halt wahrscheinlich schwierig gewesen mit New Japan, weil da halt eben gerade der G1 war und schwierig alles. Ja, also bei dem Punkt bin ich auf jeden Fall voll ganz bei dir. Es ist ein sehr, sehr, sehr AW-lastiger Pay-Per-View. Also abgesehen von dem IWGP World Heavyweight Titelmatch oder halt noch bei dem TBS 4-Way. Ich glaube ansonsten, ich müsste jetzt eigentlich die Karte nochmal aufmachen, aber ich glaube sonst gibt es ja eigentlich kein Match, wo es ja irgendwie so ein gemeinsame Matches zwischen AEW, New Japan, CMLL gab. Also in den letzten Jahren hattest du ja im Normalfall noch eigentlich die World Title Matches oder so, dass du Champion von AEW hattest und dann Herausforderer von New Japan oder andersrum. Und das wirkt gerade schon sehr wie ein AEW-Übergangs-Preview mit einem Hauch von anderen Promotions. Das ist auch ein bisschen geschuldet, weil es jetzt halt eben in London ist. Das kann natürlich auch sein. Ja, definitiv. Aber es ist fast schon witzig, dass da überhaupt der Name CMLL noch draufsteht, weil ich glaube, abgesehen von Persephone bei dem TBS-Titelmatch, ist ja, glaube ich, kein CMLL-Wrestler auf der gesamten Card drauf, wenn ich jetzt gerade keinen übersehe. Na gut, wir wissen die Pre-Show noch nicht, ne? Das kann ja noch sein. Ja. Ob das am Ende dann so relevant sein wird, aber gut, das gebe ich noch. Die Pre-Show kennen wir noch nicht, da kann natürlich noch ein bisschen größer außerhalb sein, aber ansonsten ist das CMLL wirklich ein bisschen sehr unterrepräsentiert in diesem Jahr. Adam auch, ne? Ja, stimmt. Also es Also, ist schon ein wie bisschen gesagt, also traurig. rechne mal das TBS-Titelmatch raus, dann hast du eigentlich ein W-Pay-Per-View mit einem IWGP-Match noch drauf. Und sonst ist es ja, ist es wirklich einfach nur alle AEW-Titel drauf offen und teilweise noch vielleicht ein Herausforderer von außerhalb. Aber auch das ist ja auch eigentlich, glaube ich, ja nur beim TNT-Match so wirklich. Also ja, das hätte man, glaube ich, in dem Aspekt größer aufziehen können. Hast gerade schon gesagt, in London, kurz nach dem G1, das werden wahrscheinlich alles Gründe sein, die das jetzt ein bisschen schwieriger gemacht haben. It is, wie it is. Jetzt haben wir halt einen sehr AEW-lastigen Pay-Per-View vor uns. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Nee, lass uns mal die Karte anschauen und gucken, auf was wir uns so freuen und was wir so glauben. Ich habe es jetzt, also ich habe, wir besprechen jetzt wirklich nur den Pay-Per-View und die relevanten Sachen, die es in der letzten Woche gab, die habe ich mal mit reingepackt, um so ein bisschen noch den Anschluss zu finden quasi. Aber den Rest habe ich rausgelassen. Das Einzige, was man vielleicht außerhalb noch besprechen kann, wäre Ace Austin, dass der jetzt bei AEW ist, aber ich weiß gar nicht, kennst du den überhaupt? Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, aber ich glaube, da wäre beispielsweise in Thorsten der bessere Ansprechpartner Ja. gewesen. Grüße an der Stelle. Ich habe jetzt natürlich sein AEW-Debüt gesehen, was auch ganz cool war. Und ich werde mit Sicherheit mal vielleicht eine Handvoll Matches gesehen haben, aber ich kann da jetzt auch keine große Expertise oder so geben. Ich glaube, da wären andere Personen besser für geeignet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, same, deswegen. Das war jetzt kein Shame on you, sondern nur ein. Ja, ich, Vielleicht ja. sollten wir nicht drüber reden. Das Einzige, was mich halt fragt, ist, es wird ihm dasselbe Schicksal ein wie Josh Alexander, der jetzt quasi, ja, der Catalyst Family so latent untergeht. Ja, ich glaube, für manche Leute ist es halt ein bisschen schwierig, weil dieses Roster einfach sehr groß ist, sehr talentiert ist und dadurch, dass jetzt AEW ja doch schon 6 Jahre ungefähr alt ist, haben sich ja halt auch so manche Strukturen halt auch gebildet und wenn jetzt nicht gerade irgendjemand verletzt ist oder irgendjemand spontan gehen soll, dann hast du halt auch schon deine Riege an Topstars. Das heißt, der Weg nach oben ist halt auch schwieriger als vor ein paar Jahren. Und ich kann jetzt in dem Fall von Ace Austin oder so jetzt natürlich nicht im Detail sagen, was der noch für Angebote oder sonst irgendwas gehabt hätte. Aber ich glaube, wenn der es schafft, ein dauerhafter Teil so der Midcard zu sein und sich einfach im TV halten zu können, ich glaube, das ist dann schon für viele Neuzugänge mittlerweile eigentlich eine ganz gute Errungenschaft. Weil ich glaube, es gab auch schon genug Leute in den letzten Jahren, die sind dann irgendwie zu AEW gekommen und dann aus irgendwelchen Gründen nach 3 Wochen gefühlt nur noch bei Ring of Honor aufgetreten. Also sei es jetzt die Grizzled Young Veterans oder was auch immer gerade mit Keith Lee der Fall ist, der schon gefühlt seit 3 Jahren fehlt. Ich glaube, wenn es, wie gesagt, ein Ace Austin schafft, sich ein Stable zu suchen, wo er irgendwie ein nennenswerter Teil von ist, beziehungsweise halt irgendwie ein relevanter Mitkader zu bleiben, ich glaube, dann hat er schon viel gewonnen. Ja, es wäre halt ganz schön, wenn es ein bisschen mehr Stable gibt, weil ich glaube, da kann man dann auch mehr Stories erzählen und die Leute auch am TV halten. Dann finde ich das gar nicht so schlimm, wenn die, ja, wenn die nur Midcard sind. Aber stimmt, mit Keith Lee, den habe ich komplett vergessen. Der ist ja seit 2 Jahren weg. Vielleicht kriegen wir noch Verletzt? Ich weiß es irgendwann gar nicht mehr. Swerve oder Glory Singles-Fehde, aber ich glaube nicht mehr dran. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, das ist so lange her, ich weiß nicht mehr, was da der Fall ist. Ob der verletzt, krank oder was da irgendwie vorgefallen sein könnte, da müsste ich jetzt wirklich sehr in der Vergangenheit rumkramen. Aber wenn es neue Stables gibt, dann hoffe ich halt, dass es da nochmal so ein bisschen in manchen Aspekten vielleicht nochmal einen frischeren Wind gibt. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir jetzt nicht immer nochmal das nächste Jericho-Stable oder so brauchen, was dann das gleiche ist wie die 5 davor, sondern ich glaube, es gibt genug gute Leute, die auch ihr eigenes Stable machen können, die vielleicht ein bisschen neueres Gesicht dann auch in die Shows bringen können, anstatt halt jetzt den alten gleichen Topstars halt dann wieder einfach random 3, 4, 5 Leute an die Seite zu stellen. Das stimmt. Ich habe gerade parallel recherchiert. 24. Januar hieß es, dass Keith Lee eine Double Surgeries hat. Also zwei parallele Operationen sich unterziehen muss. Aber was? Wieso? Steht ja nicht. Bestimmt haben wir da schon mal drüber geredet, aber es ist einfach zu lange her. Ja, also wenn die News aus Januar 24 ist, dann reden wir ja Ja. schon über 17 Monate in der Vergangenheit. Also, und da muss aber schon was ganz schön Hartes gewesen sein, dass du damit ja immer noch 1,5 Jahre ausfällst. Also, ich weiß nicht, Und das wie ist ein weit das nicht großer von Mann, sein ne? letztes Match war, aber ja, okay, das stimmt. Wann hatte der seinen letzten Auftritt? Das muss ja dann 23 oder so gewesen Ja, sein, oder? irgendwann im Dezember 23. Boah, okay, ich hätte sogar schon gesagt, wir hätten die alle voll, aber stimmt, das ist wirklich Dezember 23. Tja, na gut. Vielleicht sehen wir mal wieder, vielleicht nicht. So, Kurze ach so. Exkurs zu Gidli. Ja, wir wollen von Windendorf sprechen und sprechen über Gisli. Ja, hätte ich jetzt auch nicht vorausgesehen. Okay, switchen wir mal zur Karte. Ich habe es ein bisschen gemacht nach erst das eine Match ohne Titel, ohne Titelverteidigung und dann der Rest so ein bisschen nach, eigentlich nicht nach Relevanz. Einfach so, wie es mir eingefallen ist, ehrlich gesagt. Weil wir wissen ja nicht, wie die Karte aussieht. Also das Erste, was ich besprechen wollte, ist Cope oder Adam Copeland und Christian Cage gegen Kip Sabian. Und zum Anfang der Woche wussten wir das ja nicht, weil bei Dynamite gab es ein Aufeinandertreffen von Cope und Christian im Ring. Quintessenz aus ihrem Gespräch ist im Prinzip, das ist keine echte Wiedervereinigung. Sie stehen quasi, also sie stehen nicht auf derselben Seite, aber sie tun sich quasi zusammen, um ihre jeweiligen Feinde platt zu machen, weil sie ein gutes Team sind. Ich finde das ehrlich gesagt viel besser, weil letzte Woche, das war mir zu schnell und es wirkte sehr unrealistisch nach Christians Hi, ich bin ein Arschloch Promo, deswegen weiß ich nicht. Hat dich die Vereinigung, Wiedervereinigung überzeugt? Ich finde, so wie sie es gerade gemacht haben, eigentlich den, wie soll ich es nennen, bestmöglichen Weg, glaube ich. Weil ich habe da auch schon drüber nachgedacht in den vergangenen Wochen, als sich das natürlich dann wieder so ein bisschen angebahnt hat. Und eine Sache, da ist halt immer die Frage, ob man an Wrestling so hohe Ansprüche stellen darf. Aber die meisten Wiedervereinigungen von Tag-Teams oder halt dann von Rivalen sind meistens immer sehr dünn. Also die haben sich gefühlt vor einem halben Jahr noch versucht umzubringen gegenseitig und auf einmal sollen es wieder beste Freunde sein. Also ich glaube, das hatten wir schon oft genug in ganz vielen Konstellationen, dass du dann einfach gesagt hast, ey, wir sind jetzt wieder beste Freunde, obwohl wir uns halt noch vor einem halben Jahr mit Stacheldraht und keine Ahnung was blutig geschlagen haben. Deswegen finde ich es jetzt gerade erstmal so ganz cool und ich glaube halt auch, dass diese Freundschaft zwischen den beiden sich jetzt auch wieder neu aufbauen wird in den nächsten Monaten. Also um da, glaube ich, so ein bisschen langfristiger jetzt schon mal reinzugucken, ist es wahrscheinlich auch nicht ganz uninteressant, was halt dann in dem Tag-Team-Titelmatch passiert, weil ja FTA, die ja theoretisch Champion werden können, ja auch noch auf der Liste von den beiden stehen werden. Deswegen finde ich es eigentlich gerade ganz cool, dass sie jetzt nicht sofort diesen Riesenschritt gemacht haben und sie sind jetzt sofort wieder beste Freunde und alles ist wie früher, sondern dass sie jetzt einfach die Möglichkeit haben, jetzt theoretisch am Wochenende sich erstmal den ersten Sieg zu holen, dann vielleicht merken, dass sie doch noch ganz gut harmonieren und dass da irgendwie noch das Feuer von früher noch nicht erloschen ist und so weiter. Und dann hat man ja immer noch Wochen und Monate Zeit, die wieder so ein bisschen weiter aneinander zu führen. Deswegen bin ich eigentlich sehr glücklich damit, wie sie es gerade gemacht haben. Weil, wie eben schon gesagt, manchmal ist es halt sehr faul, wie man einfach Teams wieder zusammenbringt. Bin ich bislang sehr positiv gestimmt. Ja, ich auch. Und in dem Fall kann man sich das auch einfach nicht erlauben, das so Larifari zu erzählen. Ich meine, die sind schon relativ legendär, wobei Leute mal davon ausgehen, dass die irgendwie wie die Young Bucks irgendwie 10 Jahre im Team waren. Nein. Der erste gemeinsame Run, irgendwie 98, 99 bis 2-1, 2-2, also es waren maximal 3 Jahre, die zusammen getaggt haben. Also die haben vorher independent schon zusammengearbeitet. Die sind ja wirklich beste Freunde. Und kurz vor Edge's Retirement haben sie auch nochmal zusammen. Also, aber ja, die Hauptzeit, also das, worüber sich alle Legenden ranken, waren tatsächlich nur vielleicht ungefähr 2 Jahre. Ist ja nicht ganz lustig, aber es ist halt eine Legende, also ein legendäres Tag-Team, dementsprechend sollte man die auch so behandeln. Und ich glaube, sie sind da auf einem ganz guten Weg. Allerdings ist die erste Feder halt jetzt nicht so Profile vielleicht. Aber ich finde es gar nicht schlecht, die Richtung, die es jetzt gegangen ist. Bei Dynamite ging es dann weiter. Mother Wayne und Sabian kamen dann raus, haben den kleinen Austausch unterbrochen. Nick schaltete sich über den Monitor dazu. Der hat sich ja wirklich den Fuß gebrochen, fällt aus für Forbidden, daher gibt es auch eine Kartänderung. Und tja, dann kam Killswitch rein und zerlegte erstmal Christian und Cope. Finde ich einen guten Ersatz, weil Killswitch macht ja, in Anbetracht seiner Geschichte mit Christian hat schon Sinn. Lustigerweise ist damit Nick Waynes Ersatz relevanter als Kip Sabian, der von Anfang an für den Spot gepokt war. Das stimmt. Das ist ein bisschen traurig. Naja. Ja, Ja? Ja, Wollte ich eigentlich nur fragen, wer denn du glaubst, wer gewinnt? ich wollte gerade Jetzt fast doch. anfangen mit, da gibt es zwei Optionen, was ein Okay. absolut nichtssagender Satz wäre in einem Match mit zwei Tag-Teams. Kann noch ein Draw kommen? Okay, dann gibt es zwei von drei möglichen Optionen. Also entweder wir machen mit Adam Copeland und Christian Cage wirklich ein absolutes Slow Storytelling und sie verlieren sogar jetzt am Wochenende erstmal und dann kannst du sagen, sie müssen besser zusammenarbeiten und sich wieder finden und dann gibst du denen einfach einen größeren Redemption-Arc und dann wird das alles sehr lange brauchen. Dadurch, dass die beiden Herren halt auch wirklich nicht mehr die Jüngsten sind, glaube ich nicht, dass sie die Zeit haben, das jetzt noch Monate zu strecken. Deswegen würde es mich sehr wundern, wenn sie dieses Match verlieren würden. Vor allem, weil du auch, ich meine, Luchasaurus hat natürlich jetzt auch sein Comeback, glaube ich, nach ungefähr einem Jahr dann sein erstes Match. Aber Kip Sabian kann halt wirklich den Pin fressen ohne Probleme. Und deswegen, ich glaube, Adam Copeland und Christian Cage werden vielleicht so ein paar kleine Reibereien haben und da wird nicht alles glatt laufen. Und vielleicht hast du auch nochmal einen Spot drin, wo die sich aus Versehen irgendwie gegenseitig angreifen, weil Kip Sabian dann ausweicht und auf einmal muss dann Christian Cage noch ein Spear einstecken. Aber ich gehe davon aus, dass sie das gewinnen werden. Wenn Nick Wayne dann jetzt wirklich erstmal ein bisschen ausfällt, dann kannst du das natürlich noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Und dann haben sie die schon mal zumindest besiegt und dann können sie halt in den Wochen danach halt gegen FTR gehen. Ob die dann Champion sind oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, mich würde es wundern, wenn man das jetzt so langsam erzählt und sie das erstmal verlieren lässt. Ich denke auch, weil es ist auch nur noch, es sind nur noch, es ist nicht mal ein Monat dann, bis AEW in Toronto ist und Rafa, der sehr groß auf diesem Plakat zu sehen ist. Adam Copeland natürlich. Also der wird mit Christian bestimmt das Main Event gegen FTR haben. Das schwöre ich. Und dafür muss die Geschichte mit den, ja, mit der Wayne Family irgendwie auch dann abgeschlossen sein. Und ich finde es auch komisch, wenn sie dann verlieren. Also dann müsste man sie ja wieder aufbauen. FTA ist ja eher so auf dem Hoch. Bin ja auch eher Tim und Christian oder Cope und Christian. Das ist komisch. Ich will mal Edge und Christian sagen, wenn die beiden zusammen sind. So habe ich mich an Adam Copeland total gewöhnt. Aber sobald ich es mit Christian zusammen sage, ist es irgendwie direkt wieder drin. Adam Copeland und Christian Cage ist auch wirklich ein sehr langer Name. Und Christian Cage ist auch, glaube ich, auch für viele Deutsche nicht gerade leicht auszusprechen durch das Christian Cage. Aber ja, bin ich ganz bei dir. Also, wenn sie das jetzt verlieren sollten, dann können sie halt nicht in einem Monat gegen FTA antreten, weil dann sie erstmal die Wayne Family noch weiter besiegen müssten. Von daher auch der ganze Zeitplan spricht sehr dafür, dass sie das gewinnen werden. Ja, und das ist ja auch nichts Großes mehr dazwischen. Tja, okay. Ich glaube, das haben wir aber auch vielleicht mit dem Match. Ich weiß nicht, ob es das leichteste zu tippen ist. Vielleicht kommen wir noch auf ein, zwei andere, die in eine ähnliche Kategorie fallen. Aber da wäre ich schon wirklich sehr verwundert, wenn sie das verlieren würden. Ja, da, also bei dem bin ich mir auch sehr sicher. Das ist so ein 90% mehr. Können wir gleich die Überleitung machen, weil FTA haben ja auch ein Match. Ja, da ist ein bisschen was Überraschendes passiert bei Dynamite. Da gab es ja das Finale von AEW Tag Title Eliminator Tournament. Wieso sind diese Namen immer so lang? Dies. Okay. Das war ja FTA gegen Brodido und da gab es keinen Sieger. Es gab ein Time Limit Draw nach 30 Minuten. Das war, okay, es war ein krass chaotisches Match. Es flogen Stühle rein, wieder raus. Brody King hatte Platzwunde. Wheeler landete in einem Tisch. Ja, Ergebnis der Schlacht ist, es gibt einen Three-Way bei Forbidden Door, also Hurt Syndicate, die derzeitigen Tag Team Champions gegen Brodido, Brody King und Bandido und FTA. Ich weiß nicht. Also einerseits, ich finde, ich freue mich auf das Match, weil ich finde die drei Teams sehr cool zusammen. Außerdem können so Hurt Syndicate den Titel verlieren, ohne direkt involviert zu sein. Ist schlau. Leidet leider auch, dass Bandido dann nur Bro-Dido. Dann nur Kanonenfutter sind. Das finde ich wieder nicht so gut. Aber mich nervt, dass wenn Turniere keinen Clan-Sieger haben. Ich finde das scheiße. Ich will, also warum dann nicht einfach zwei Teams ins Match stellen? Ich liebe Turniere, ich will einen klaren Sieger von diesem Turnier. Ich habe das jetzt die ganze Zeit verfolgt. Ich wollte wissen, wer gewinnt. So. Ich finde es sogar okay, weil ich es eigentlich immer ganz cool finde, wenn du hin und wieder, das muss nicht oft sein, das soll auch eigentlich gar nicht oft sein, man mit den Time Limits so ein bisschen spielt und dass man das in so einem Fall halt dann auch mal nutzen kann, um halt dann Ergebnisse zu haben, womit niemand gerechnet hat, weil wahrscheinlich die allermeisten gedacht haben, FTR wird das gewinnen, vielleicht schafft sogar Brodido, aber ich glaube, diejenigen, die bei diesem Match ein Time Limit Draw getippt haben, da reden wir wahrscheinlich über 1 bis 3%. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass man das dann mal in dem Punkt gemacht hat. Ich kann aber auch deinen Unmut ein Stück weit verstehen. Würde dir aber auch in dem Punkt zustimmen, Brodido ist in dem Fall Kanonenfutter. Also ich glaube nicht, dass die auch nur irgendeine Chance haben werden, dieses Match zu gewinnen. Wenn wir jetzt daran anknüpfen, worüber wir jetzt eben bei dem anderen Tag-Match gesprochen haben, dann ist jetzt ja hier dann eigentlich die hauptsächliche Frage: Reicht AEW es aus, wenn FTR gegen Christian Cage und Adam Copeland antreten ohne Titelbeteiligung? Oder geht jetzt hier der Titel dann zu FTR, dass die halt dann das große Titelmatch dann, wie du eben gesagt hast, potenzielle Main Event des Pay-Per-Views ist? Und ich glaube, sie werden es auch so machen. Deswegen würde ich auch da FTR als Favoriten sehen. Und wie du jetzt halt auch eben schon gesagt hast, Hurt Syndicate wird nicht den Pin einstecken müssen. Wenn wir jetzt dann noch weiter in die Zukunft denken, dann glaube ich, dass Christian Cage und Adam Copeland dann den Titel gewinnen werden in einem Monat. Und dann kann in der Zwischenzeit Hurt Syndicate mit MJF so ein bisschen aneinander reiben. Da kommt es natürlich dann auch nochmal drauf an, ob MJF dann den Titel von Hangman gewinnt, beispielsweise. Kommt ja auch später noch zu. Weil dann MJF könntest Ricochet gegen FTA, dann bei All Out. Beispielsweise, aber dass du halt da erstmal Bobby Lashley gegen MJF so ein bisschen gegeneinander stecken kannst und dann kann Hurt Syndicate immer noch sagen, ey, wir haben diesen Titel nie so richtig verloren, beziehungsweise wir wurden nie gepinnt deswegen und dann kannst du, wer auch immer dann Champion ist, sei es Adam Copeland und Christian Cage, dann wieder gegen Hurt Syndicate stellen und du hast praktisch die Tag Team Division für das Jahresende durchgebuckt und so glaube ich es auch. Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber da würde ich jetzt mal vermuten, dass es so kommen wird, auch wenn ich immer noch großer Fan des Hurt Syndicates bin, dass hier dann FTR gewinnt und dann passiert halt ungefähr das, was ich gerade in den letzten 2 Minuten versucht habe zu erklären. Ja, aber Hurt Syndicate sind halt auch ohne Titel dominant. Also die brauchen die jetzt nicht unbedingt. Also wenn FTR hier den Titel bekommen, dann bin ich bei dir, dass auf jeden Fall wieder Agent Christian. Ich sehe es nicht aus. Ich mache es einfach andersrum. Christian und Adam. Glaube ich nicht in Versuchung. Dass die dann den Titel bekommen müssen. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Warum FTR den Titel geben, wenn. Und das ist das, was mich dann ein bisschen vielleicht stört, weil es so vorausschauend ist. Also ich meine, es ist logisch, aber es ist schon sehr vorausschaubar. Und eigentlich, also ich finde, eigentlich braucht die Fehde kein Titel, also kein Championship. Muss eigentlich nicht noch on top kommen. Aber ich verstehe, dass man ganz gerne in der Historie von dem Tag-Team-Titel dann noch Adam und Christian drin stehen haben will. Ich meine, das ist schon cool, wenn die mal Champion in deiner Promotion waren, weil es halt auch einfach eine Legende ist. Ja, also aus Prestige-Sicht ist es schlau, aus Story-Sicht nicht nötig. Ja, für mich ist das so eine ähnliche Kerbe wie vielleicht damals Sting und Darby Allin, die jetzt vielleicht auch nicht zwingend die Titel gebraucht hätten, beziehungsweise Sting hätte ihn nicht zwingend gebraucht in seiner Legacy von AEW. Und dann musste man ja auch den Titel wieder ablegen. Ich habe jetzt extra für dich nicht das Wort vakantieren benutzt, aber jetzt dann doch irgendwie im Nachhinein. Und also vielleicht fürs Booking oder für Storytelling des Titels oder so wäre es vielleicht nicht zwingend notwendig gewesen, aber es war halt irgendwie ein cooler Moment und am Ende war es vielleicht dann doch ganz schön. Und ich glaube, das wird auch hier dann der Hauptaspekt sein. Dann kannst du die beiden nochmal 3, 4 Monate oder so dann Champion lassen und dann war es wahrscheinlich für jeden Fan in der Halle, die halt dann nochmal sehen können, sehr, sehr cool. Wie du auch gesagt hast, Prestige spielt da natürlich auch nochmal viel rein, dass du einfach sagen kannst, ey, wir haben nochmal die beiden Legenden als Champions gehabt. Und dann kannst du halt theoretisch dann Anfang 26 oder so immer noch gucken, wie du halt diese ganze Story um den Tag Team Titel wieder neu aufziehen kannst, je nachdem, wie es halt dann da mit der Situation aussieht. Ich glaube, mit einem Tag Team Titel kann man das machen. Ich glaube, das ist zu verschmerzen. Das ist auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht schlecht, die als Champions zu haben. Und es ist also jetzt mit der derzeitigen Beziehung vielleicht auch ganz spannend, weil es halt immer Reibereien geben kann. Und also nicht, irgendwie fände ich das ganz cool, wenn dann ein jüngeres Team tatsächlich besiegen könnte. Vielleicht meine Favoriten, vielleicht haben sie die bis dahin aufgebaut. Nochmal Private Party. Was? Wow, das hat mich jetzt kalt erwischt, ja. Nein. Entschuldigung. Wie heißen Jetzt. Jet Speed, so haben sie es, genau. An dem Namen müssten sie vielleicht noch haben. Der Jetspeed klingt so ein bisschen wie so eine Kinderserie, die irgendwie so an einem Strand an Malibu spielt. Und dann sind das Leute, die irgendwie auf Jetskis fahren und dann Jetspeed Ich habe betreiben. eher an ein Computerspiel gedacht, ich weiß nicht, an so ein richtig billiges. So, du hast kein Geld für, weiß nicht, ein anständiges Spiel in dem Jetspeed. Na, egal, auf jeden Fall, ich mag Kevin Knight und People? Mike Bailey sehr, sehr gerne und ich finde die als Team cool. Es wäre irgendwie cool, wenn die dann so ein Team beerben würden. Das wäre irgendwie geil. Kann Ich ich meine, es mir ist auch wieder durchaus obvious, aber. vorstellen. Also, ich meine, je nachdem, wie es halt dann aussieht, ich meine, da reden wir jetzt wirklich sehr weit in der Zukunft und ins Blaue hinein. Aber ich meine, die Tag Team Division ist jetzt nicht riesig, was nennenswerte Teams angeht. Edge und Christian, jetzt habe ich es gerade selber aus Versehen gesagt, werden ja auch nicht die Riesenzukunft als Tag Team dann noch nächstes Jahr haben. Also, wenn du jetzt nicht gerade an die gleichen Tag Teams wie Young Bucks, FTR und so weiter halt dann wieder den Titel geben möchtest, dann finde ich es nicht unwahrscheinlich, dass das dann heiße Kandidaten dann sein könnten. Ja. Okay. Jetzt hätte ich drei Matches hintereinander, die alle cool sind, aber eigentlich keine Story haben. Fangen wir mit dem Storylosesten an. Kazuchika Okada gegen Swerve Strickland. Ja, da gibt es eigentlich nichts zu. So. So. Lass mal kämpfen. Jo. Wie fasst du die Geschichte denn zusammen? Es gibt nichts. Swerve versucht, einen Titel zu bekommen. Jo. Aber wird wohl nichts, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Okada hier verliert. Man will natürlich Okada im Pay-Per-View stehen haben, weil auch wenn er jetzt schon länger nicht mehr bei New Japan ist, repräsentiert er die Promotion natürlich immer noch quasi. Und er hat gerade erst diesen Titel quasi neu, deutsches Wort, vereinigt. Oh Gott, ja, vereinigt. Ich glaube, keinen Sinn, ihm den Titel abzunehmen. Swerve kann locker verlieren. Das wird ein mega geiles Match. Du hast zwei große Namen gegeneinander, kannst nichts falsch machen. Also ich beschwere mich jetzt auch nicht, dass es kein Titel, ne? Keine Geschichte hat, aber es ist halt, weiß nicht, was man da so großartig zu sagen soll. Ja, das ist halt für mich ungefähr halt dann ein Match, was halt bei mir in die Kategorie fällt von, das war jetzt vielleicht vor ein, zwei Monaten praktisch unmöglich zu antizipieren, dass es das kommen könnte. Ja, Okada mit dem Run, weiß ich nicht. Also auch jetzt nicht nur als Unified Champion, sondern halt auch schon davor, hat mich irgendwie zu keinem Zeitpunkt so wirklich umgehauen. Und ich habe, glaube ich, schon locker bei drei, vier Pay-Per-Views mal gesagt, dass ich glaube, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt den Titel verlieren wird. Hier glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht dran, weil jetzt wäre es ein bisschen sehr random, nachdem er jetzt einen Monat, nachdem er den Titel halt dann, also den vereinigten Titel gewonnen hat, ihm den jetzt einfach ohne Story an Swerve weiterzugeben, glaube ich nicht. Aufs Match freue ich mich an sich eigentlich schon. Ich muss auch mittlerweile sagen, also ich werde immer mehr zum Okada-Kritiker, weil ich weiß nicht, ob du in irgendeiner Form den Livestream von All In dann verfolgt hattest von David und mir, aber wir waren beide mit dem Match relativ unzufrieden gegen Omega. Und mittlerweile geht mir so ein bisschen die Geduld aus bei einem Okada, wo immer gesagt wird, ja, der wrestelt irgendwie auf Sparflamme und so weiter bei AEW. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe noch kein, also viel, wenn jetzt irgendjemand Schnappatmung bei dem Satz bekommt, dann bitte schreibt mir in die Kommentare, dann schaue ich mir auch das jeweilige Match an. Aber ich habe noch kein sehr gutes Match von Kazuchika Okada bei AEW gesehen. Und Zumindest keins, was mit deiner Hochzeit vergleichbar ist. Auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Das ist aber auch ein bisschen die also oder um zum Schwierigkeit. oder aus den Zahlen auszurücken, ich habe noch kein 5-Sterne-Match von ihm bei AEW gesehen. Deswegen, ich freue mich aufs Match. Ich glaube, es wird gut. Aber vor ein, zwei Jahren hätte ich gesagt, boah, das wird mega geil. Und jetzt ist es halt, ja, ich glaube, das wird gut. Aber ich erwarte auch nicht mehr als jetzt beispielsweise, um im Sterne-Ranking zu bleiben, 4 Sterne oder so. Weil dafür bin ich von einem Okada bei AEW mittlerweile einfach so ein bisschen zu müde. Weil die Matches sind meistens relativ langsam geworkt, natürlich wahnsinnig sauber, ohne Fehler oder sonst irgendwas. Aber wenn du mir jetzt Swerve gegen Ospreay gegeben hättest, dann hätte ich sehr viel mehr Vorfreude, um es so auszudrücken. Ja, also Okada hat schon immer langsam geworkt. Das waren jetzt nie die schnellen Matches bei ihm. Bei ihm war es immer das Storytelling und die Intensität. Und die Intensität fehlt ihm tatsächlich, selbst bei dem Omega-Match. Ich finde, bei dem Omega-Match hatten alle zu hohe Erwartungen. Deswegen kann ich verstehen, dass sie nicht zu viel reingeknallt haben. Ich weiß auch nicht, wie fit Kenny gerade ist. Ich glaube, wir kriegen das nochmal. Ich glaube, wir kriegen nochmal den Okada, den ich zumindest so liebe. Er wird aber wahrscheinlich eher ein Gast bleiben. Also ich glaube, Okadas große Tage sind vorbei. Weil er auch keine Was? Lust mehr hat. Der ist echt. Der hat sich ja echt kaputt gerackert. Ich glaube, der ist einfach so ein bisschen im Burnout-Modus. Zumindest fühlt sich das so an und vielleicht will er da auch gar nicht mehr raus. Vielleicht will er sich jetzt auf seine Familie konzentrieren, sich nicht verletzen, einfach seine Ruhe haben. Sei ihm gegönnt. Das ist schade für uns. Kann ich absolut verstehen. Ich glaube, dein letzter Satz fast jetzt auch für mich ist, glaube ich, perfekt zusammen, weil ich habe die Hochzeit von Okada nicht so ganz mitbekommen. Und ja, ich glaube, ich war dann auch jemand, der da zu hohe Erwartungen hatte, weil ich es ja immer gehört habe. Natürlich habe auch einzelne Okada-Matches halt noch von früher bei New Japan gesehen, aber dann immer gesagt zu bekommen, ja, das ist einer der besten Wrestler der Welt, einer der besten aller Zeiten. Und dann die AEW-Matches sind halt gut, aber nicht überragend. Ist halt immer so ein bisschen underwhelming, aber ja, wahrscheinlich hat er mittlerweile andere Prioritäten. Und das ist natürlich auch aus seiner Sicht absolut vertretbar und okay. Natürlich für uns schade, dass wir halt dann vielleicht nicht mehr die 6-7-Sterne-Klassiker von ihm sehen werden. Und ich glaube, wir haben sogar schon mehr über dieses Match geredet, als wir beide es erwartet hätten. Ja, stimmt. Ich habe nur zwei Sätze dazu aufgeschrieben. Ich habe jetzt Wobei, null. ja, jetzt kommt das Match, wo ich tatsächlich nur einen Satz geschrieben habe. Oder möchtest du noch was zu Okadas Wurf sagen? Nee, bitte, bitte. Okay. Kyle Fletcher gegen Hiromu Takahashi und das Singles-Match bei dem AEW-TNT. Das Einzige, was ich aufgeschrieben habe, ist Quatsch, Kyle die Titel abzunehmen, aber Match wird bestimmt gut. Ja, unterschreibe ich so. Was willst du noch dazu sagen? Ich muss bei einem Takahashi sagen, sorry. Ich habe ihn auch schon bei einzelnen Crossover-Pay-Per-Views dann mal gesehen, aber ich kann mich auch gerade nicht mehr bewusst an ein Match erinnern. Deswegen kann ich zu ihm wirklich wenig bis gar nichts sagen. Ich glaube aber allein schon die Tatsache, wenn er in einem Singles-Match bei diesem Pay-Per-View auf der Card steht, dann wird er auf jeden Fall im Ring einiges drauf haben. Würde mich wundern, wenn nicht. Und ansonsten, ja, dein einer Satz, der fasst alles Notwendige zusammen. Das Match wird gut, der Titel wird zu 1% wahrscheinlich wechseln. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Das wird irgendwie Match 2 oder 3 auf der Card. Ja. Ja, und er hat bei Hiromu ist es auch wieder so einer, der muss Bock auf was haben. Und ich glaube, auf das Match hat er Bock. Auf jeden Fall hat er in der Vergangenheit das sehr oft gesagt. Seine Zeit bei New Japan gerade ist auch ein bisschen, also er ist gerade nicht unbedingt in der Hochzeit seines Wirkens. Würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber er ist einfach gut. Er ist wahnsinnig auch intensiv und boah, wer ihn nicht kennt, das Problem ist, ich weiß immer nicht, welche Matches man bei YouTube oder so schauen kann. Aber es gab ein Match Hiromu gegen Osprey. Vielleicht gibt es das irgendwo available. Das ist richtig gut. Das ist wahnsinnig geil. Eins, es gibt ganz viele Matches, aber dieses eine ist, ach, eigentlich sind alle von dem gut. Also falls ihr irgendwo Hiromu gegen Osprey findet, New Japan hat ja auch häufig Matches for free. Wenn eins von denen for free ist, guckt euch das an, dann wisst ihr, wie gut Hiromu ist. Weil ich erinnere mich nicht daran, dass Hiromu mal ein schlechtes Match mit Ospreay hat. Das geht auch gar nicht. Ich muss mal kurz eine absolute Amateurfrage stellen. Ich weiß nämlich wirklich nicht. Bei New Japan, wenn du einer der Super Junior beispielsweise bist, kannst du dann um den normalen IWGP World Heavyweight Title antreten? Eigentlich müsstest du dann die Division wechseln, aber rein theoretisch könntest du das, aber von der Logik her hast du dann keine Chance. Okay, weil ich habe gerade nur gesehen, Takahashi war schon 5-mal Junior Heavyweight Champion, aber halt noch kein einziges Mal also IWGP World Champion. Ja, er will so ein bisschen den Liger machen und die Division anführen. Also zumindest ist das, was er mal in einem Interview gesagt hat, dass er eben die Juniors, ja, dass für ihn so die Junior Division sein Hauptwirkungspunkt sein soll. Bin Okay. ich doch irgendwann mal auf den Haupttitel geht, weiß ich nicht. Aber ja, klang auf jeden Fall bei ihm so, dass er eher Junior bleiben möchte. Oder die Okay. Juniors auf jeden Fall repräsentieren möchte. Am besten kann man das. Denn er war ja auch schon normaler IWGP Tag Team Champ. War das deine Frage? Ja, doch, doch, doch. Danke. Weil das hatte mich schon fast gewundert, dass er da noch kein einziges Mal ein World Champion war. Und halt fünfmal Junior ist ja auch nicht wenig. Nee. Weil er weiß, also wie gesagt, er war, nee, Quatsch, das ist gar nicht länger her, das war ja erst kürzlich, das war ja erst im April. Dass er Tag Team Champion war Ja, mit mit Nitro Naito, zusammen. ne? Ja. Ich muss aber auch zugeben, dass ich derzeit New Japan durch Mut zur Lücke gucke. Bei Matches an, die mich von der Karte her interessieren. Das heißt, ich bin bei einigen Stories oder beziehungsweise aus den Pressekonferenzen bin ich auf jeden Fall komplett raus. Da vertraue ich einfach auf das, was manchmal per WhatsApp ausgetauscht wird an Informationen. Ja, ich meine, damit guckst du immer noch deutlich mehr als ich, von daher auch das reicht noch, dass du im Vergleich zu mir eine absolute Expertin bist, was gerade bei New Japan abgeht. Ich habe es auch mal, also ich habe ja eine Weile wirklich alles gesehen. So. Jedes einzelne Match, teilweise mehrfach. Gar nicht, wie oft ich einge. Also, Ada gegen Omega habe ich bestimmt 4 oder 5 Mal gesehen, das dritte. Das ist crazy. Ich weiß nicht, ob ich jemals ein Match 4 oder 5 Mal gesehen habe in meinem ganzen Sogar Leben. ein, ich habe sogar ein Match 10 Mal schon gesehen. Wer war da drin? Die Du kennst Warte. sie nicht. Ja, ich gegen Shibata bei G1. Okay. Dann, das ist auch obvious mit immerhin einer Mini-Storyline, und zwar Zack Sabre Jr. gegen Nigel McGuinness um den IWGP World Heavyweight Belt. Das war das sechste Match bei Collision, also jetzt nicht der Aufzeichnung von der Woche davor, 106, falls euch die Nummer weiterhilft. Da gab es dieses Technical Spectacle Four-Way Match, das ist auch ein schönes Wort, oder? Der Gewinner sollte eben bei Forbidden Door gegen Zack Sabre Jr. antreten. Und da gewann dann Nigel McGuinness gegen Daniel Garcia, Lee Moriarty und Hechicero. Das war eigentlich ganz cool. Ich glaube, das ist so ein Match, was vielen nicht so gefallen hat. Aber ich fand es eigentlich ganz spannend. Hätte ich gedacht, dass McGuinness gewinnt? Nein, aber ehrlich gesagt hätte ich gerne Garcia gesehen in dem Spot. Wird aber, denke ich, trotzdem gut, weil Zack Sabre Jr. lässt einfach jeden gut aussehen. Der Stil passt zu Nigels körperlichem, will ich Zustand sagen. Kann man das positiv formulieren? Bleibt dabei ein Zustand. Ja, und ich fand das ganz cool. Garcia sah nach dem Match deutlich frustriert aus. Und auch wenn er sich dann quasi in Nigels Ecke stellt bei dem Match, finde ich es nicht schlecht, dass er so ein bisschen spannt, weil es ist klar, wer gewinnt. Oder tippt jemand nicht auf Zack Sabre Jr.? Ich glaube nicht. Bin ganz bei dir. Ich finde das auch mit Daniel Garcia ganz cool gemacht, weil ich es dann auch da wieder ein bisschen realistischer finde, dass er trotzdem halt so ein bisschen genervt davon ist, nicht gewonnen zu haben, weil natürlich am Ende kämpft ja jeder auch ein Stück weit für sich selbst. Ich dachte mir aber schon, dass es Nigel McGuinness gewinnen wird, aber auch hauptsächlich wirklich aus dem Grund, weil mich würde es nicht wundern, wenn er so mit den größten Pop halt dann bei Forbidden Door kriegen wird, weil ich weiß noch, bei All In letztes Jahr, ich glaube, da warst du ja nicht mehr mit dabei. Ich glaube, du warst ja nur 23 dabei. Ja. Da hatte ja Nigel McGuinness sein erstes Match seit, keine Ahnung, 13 Jahren oder so, wo er dann ja in dem Casino Gauntlet überraschend rausgekommen ist. Und das war gefühlt der größte Pop von ganz All In letztes Jahr. Und ich glaube, Nigel McGuinness hat eine so gigantische Fanbase in England, dass sie ihn, glaube ich, hauptsächlich in das Match reingesteckt haben, weil es einfach, glaube ich, jeder vor Ort unfassbar geil finden wird. Und ich glaube auch für Nigel McGuinness einfach ganz cool ist, der jetzt ja dann doch im letzten Jahr eine Handvoll Matches zumindest wieder worken konnte. Ist es, glaube ich, halt einfach so ein kleines Goodie an die Fans. Und deswegen finde ich es in dem Fall auch sinnvoller, als da jetzt, keine Ahnung, Danny Garcia oder so reinzustecken, weil das wäre vielleicht das an sich bessere Match. Vielleicht auch langfristig kann man da auch vielleicht mehr mit anfangen, auch wenn er natürlich auch keine Chance gehabt hätte. Aber wie gesagt, ich glaube, für die Fans vor Ort wird das einfach ein Riesenspektakel und für die Stimmung, die sich dann ja auch immer ein Stück weit auf den Zuschauer vom Fernseher dann auch übertragen wird, ist es, glaube ich, ein sehr passender Kandidat. Und dann hast du halt, Zack Sabre ist ja auch Engländer, meine ich, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege. Ja. Dann hat man da einfach, glaube ich, ein Match, das ist, wie du gesagt hast, nicht so wahnsinnig spannend. Ich glaube, niemand geht davon im Titelwechsel aus, aber du hast halt zwei Lokalhelden und die werden die ganze Bude ziemlich zum Beben bringen. Und dann ist es halt, wie wir es eben ja auch schon irgendwie festgestellt haben, so ein bisschen dieser Showcase-Pay-Per-View eigentlich auch ein ganz passendes Match halt dann auch dafür, weil die Leute vor Ort werden es geil finden. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein für den Ort gebuchtes Match in dem Fall. Trotzdem ein bisschen lustig, zwei Engländer kämpfen um den höchsten japanischen Titel. Irgendwie auch ein bisschen putzig. Kannst halt machen, wenn Forbidden Door in England ist. Ich glaub, jedem anderen Ort der Welt, dann hättest du wahrscheinlich einen anderen Gegner dafür genommen. Und es ist tatsächlich die erste Titelverteidigung für Zack Sabre, nachdem er den Titel vor 2 Monaten von Hiroki Goto gewonnen hat. Das ist halt auch nochmal ganz witzig. Den Titel zum zweiten Mal, oder? Ja. Okay. Siehst du, ich bin doch New Japan-Experte. Wuhu. Weißt du auch, wann er ihn das letzte Mal hatte? Also der hatte doch, das weiß ich, weil ich in 24 bei einer RevPro-Show war das, glaube ich, da hatte er den Titel, ich weiß nicht, ob er gerade den Titel das erste Mal gewonnen hatte oder den G1 gerade gewonnen hatte, aber deswegen wird er ungefähr Sommer 24 oder Spätsommer 24 das erste Mal den Titel gewonnen haben. Oga, klag's nah an. Ja, Spätsommer ein bisschen weiter definiert. Naja, es ist ein Mitte Oktober. Ja, Mitte Oktober ist irgendwo noch Spätsommer. Das ist gut. Wenn man es nicht guckt, muss man es auch nicht wissen. Muss man so oder so nicht auswendig wissen. Also ich meine, jetzt sind wir in der Schule, wo wir auswendig wissen müssen, wer wann welchen Titel hatte, oder? Ja, dann wird er wahrscheinlich mal als ich ihn bei RevPro gesehen habe, dann hat er wahrscheinlich relativ frisch den G1 dann gewonnen, da war er noch nicht IWGP Champion. Dann kam das halt dann erst 2 Monate später, oder? Genau, und Hiroki Goto hatte ihm den Titel halt abgenommen und jetzt hat Zack Sabre ihn sich quasi wieder zurückgeholt, nachdem Goto ihn Dritteljahr hatte. 100 irgendwas Tage. Frage ist halt, wann wir Zack Sabre Jr. halt auch als dauerhafte Kraft bei AW sehen werden, weil ich glaube nicht, dass das noch allzu lange dauern wird. Weiß ich nicht, der ist schwer einzuschätzen, was das angeht. Also eigentlich würde ich ihn Er ist schon echt Japan-bauend, muss man sagen. Ich bin echt lange dabei. Na gut. Das ist aber ein ganz anderes Thema. So. Bisschen hat er vielleicht noch. Gut, dann etwas mit ein bisschen mehr Storyline, die ich auch tatsächlich sehr gerne mag. Das ist das andere Women's Match machen. Und zwar unser Four-Way. Wir haben vorhin schon drüber geredet. Dazu gab es nämlich auch was bei Dynamite. Das war das dritte Match. Das waren Athena und Mercedes Moné gegen Toni Storm und Alex Windsor. Das haben Athena und Mercedes gewonnen nach 15 Minuten. Nur die Werbung für das Match und auch, also für beide Matches eigentlich. Das Match, von dem ich jetzt rede, ist das Vorbei ist Mercedes Moné gegen Alex Windsor, gegen Persephone von CMLL und Godzilla von jetzt Stardom. Ja, da geht es um den TBS Championship Title. Ja, Alex Windsor, Mercedes kennen wir. Persephone wird dir wahrscheinlich auch nicht so viel sagen. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal irgendwo bei irgendwelchen Crossover-Shows gesehen. Meine ich, wenn ich sie nicht verwechsel. Aber ich meine schon ein paar Matches von ihr gesehen zu haben. Ist jetzt auch nicht bezeichnen, eigentlich nicht. Die ist auch noch relativ jung, die ist Anfang 20, 21, 24 oder so. Hat jetzt auch noch nicht so viele Titel, aber ich finde sie ganz gut. Also, ja, sie ist nicht so der größte Name, muss man das. Aber ja, die ist relativ viel unterwegs bei allem Möglichen. Ich weiß auch nicht. Also bei AEW haben wir sie auch schon mal gesehen. Ja, war sie nicht auch bei Dynasty im Januar irgendwo? In irgendeinem Match? Ich weiß noch nicht mehr in welchem, aber ich glaube Kann sein, sie war da. aber auch bei diesem CML AEW Ring of Honor Ding da. Stimmt, genau. Und ich Sie. habe sie auch ziemlich sicher schon mal bei den Ring of Honor Weeklies gesehen, wenn ich da mal irgendwie einen Showbericht schreiben musste. Weil da ist sie, glaube ich, dieses und letztes Jahr auch schon zumindest 3, 4 Mal aufgetreten, wenn ich nicht Stimmt, ganz bei Wrestle daneben liege. Dynasty war sie auch. Ja, stimmt, mit auch schon mit Athena mit drin. Willow und Momo. Boah, da erinnere ich mich jetzt aber auch tatsächlich gar nicht mehr alles mehr. An das Match Match. erinnere ich mich auch nicht mehr so wirklich. Ich habe nur noch so diese Verbindung im Kopf, dass sie da in dem Match drin steckt. Aber ich habe es auch gerade on the fly noch nachgeschaut. Ich hätte jetzt nicht mehr sagen können, wer da sonst im Match drin gesteckt hat und wer es gewonnen hat. Aber Schon mal zumindest hier ist, auch dass ein sie Book da auf auf der dem Karte war. Handy. Ja. Gut. Und Godzilla, ja, weiß nicht. Hast du dich schon live gesehen? Nee. Auch für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, auch als deutsche Vertretung auf der Matchcard. Ich habe witzigerweise nach dem TV Total Promi Wrestling, wo auch ihr Vater, deutsche Wrestling-Legende Ulf Herrmann, da war, habe ich mit dem Vater gesprochen ein bisschen. Und dann habe ich auch mit Bozilla ein bisschen auf Instagram geschrieben, meine ich. Ist aber nie irgendwas Größeres dann im Sinne von einem Interview oder ähnliches zustande gekommen. Falls ihr diesen Podcast hört, sehr liebe Grüße. Angebot steht nach wie vor. Aber Matches, ich habe mir nur zu dem Zeitpunkt, weil ich dann neugierig war, habe ich mir mal so ein paar Ausschnitte auf YouTube angesehen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal wirklich in einer Show ein Match von ihr gesehen habe. Ich leider auch nicht. Ich habe sie nur als Valet gesehen. Also da war sie dabei bei dem Match und hat von außen eingegriffen, aber das war es auch. Weil so oft sind bei mir jetzt auch nicht Events in der Nähe. Aber das war noch mit das Projekt Justitia, genau. Oder so war das? 2,5. Naja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall cool, dass er Deutsche mit dabei ist. Kommt aus Hannover, hat eben hier in Deutschland eigentlich gewrestelt, ist jetzt eine Weile schon bei Stardom, kommt er jetzt auch so gefühltechnisch langsam für mich an. Hatte auch schon echt coole Matches, auch diesem Team Vida Loca. Ja, vorher war sie ja noch bei Marigold. Da habe ich nicht so viel von gesehen. Weil man kann auch nicht alles sehen. Ja, man muss auch dazu sagen, ich meine, ich habe es jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut. Sie ist halt auch erst wirklich 21, was ja wirklich im Wrestling ja noch gefühlt ein Kleinkind ist. Also sie hat ja noch ganz, ganz, ganz, ganz viele Jahre vor sich. Und allein die Tatsache, dass sie bei einer doch dann relativ großen Show als einzige weibliche New Japan bzw. Stardom-Vertretung halt auf der Matchcard landet, hat ja zumindest mal so einen gewissen Stellenwert. Also ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern sie da ein großer Star ist oder vielleicht irgendwie mal Champion werden könnte oder nicht. Ja, sie hat gerade eben, sie stand gerade eben im Finale vom Five-Star Grand Prix. Das ist ein ziemlich großes Match bei Stardom, wer es nicht kennt. Und wurde da von Suzuki besiegt. Aber bis dahin hat die echt ganz schön, hat sie Saya Iida besiegt und Sari Anno. Davon habe ich auch zwei Matches gesehen. Also genau die beiden gesehen, die ich jetzt genannt habe. Die anderen nicht. Aber das ist schon denke ich mal, sieht man, dass die Promotion auf jeden Fall Vertrauen in ihre Ability hat und ja. Also auf jeden Fall zeigt dann ihr Pfeil auf jeden Fall relativ steil, glaube ich, nach oben, was natürlich dann halt auch aus deutscher Perspektive sehr cool zu sehen ist, dass es halt dann mal wieder eine Person so ein bisschen mehr ins Rampenlicht geschafft hat. Und ich meine, wie gesagt, sie ist 21, da kann noch ganz, ganz, ganz viel kommen. Schon sehr cool, dass sie halt in so jungen Jahren auf so eine große Bühne gekommen ist, um jetzt vielleicht zurück zum Match zu kommen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie gewinnen wird. Aber sie wird auch nicht die Pille fressen. Das würde mich auch wundern bei ihrer Statur. Sie ist ja schon wirklich sehr muskulös und ich glaube, da wird es wahrscheinlich eher an wen anders gehen, der halt dann realistischer 3 Sekunden auf dem Boden liegen bleibt. Und der bei dem Titel, also mich würde es nicht vollkommen wundern, wenn Mercedes Moné bald den Titel verlieren wird, dass man da vielleicht so einen kleinen Knick reinbringt, nachdem sie jetzt ja schon gegen Toni Storm dann ja verloren hatte. Ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht, wer in diesem Four-Way-Match diesen Titel gewinnen sollte. Deswegen würde es mich dann auch hier, wenn jetzt nicht gerade irgendwas Großes passiert, also irgendwie ein ganz, ganz krasser Eingriff, würde es mich schon wundern, wenn hier ein Titel wechselt. Ja, also ich bin auch. Also Moné behält ihn auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie ihn demnächst mal verlieren sollte. Vielleicht sogar gegen Alex Windsor. Ich weiß nicht, vielleicht ist es hier ein Flug irgendwie, dass sie Alex pinnen kann, weil ich glaube schon, dass Alex die sein würde, die den Pin einsteckt. Aber die ist halt einfach noch nicht genug aufgebaut. Es gibt eigentlich, dass ich das mal sage, es gibt genug Kandidaten bei den Frauen, die genug Kredibilität besitzen, den Titel Mercedes abnehmen zu können, wenn man da jetzt ein bisschen Zeit rein investiert, dementsprechend. Ja, aber ja, hier ist auch, habe ich auch schon wieder so lange drüber geredet. Wir sind einfach Quatschfippe. Ja, und bei mir kommt es ein bisschen dazu, wie gesagt, das ist der erste Podcast bei mir seit ein paar Wochen, deswegen, ich habe noch ein bisschen größeren Rededrang, selbst wenn da jetzt ganz aktuell gar nicht mehr so viel da ist. Gut, aber ich glaube, über das nächste können wir wirklich nicht so nicht viel reden. Das ist noch Toni Storm gegen Athena und den AW Women's World. Ja, aber es gibt nicht viel dazu zu sagen im Sinne von keine Kontroversen oder so. Das resultiert aus dem Cosino Gauntlet Championship Contract Match, das Athena ja gewonnen hat. Athena ist für alle keine Unbekannte, aber sie ist vor allem die Frau, die nicht verliert bei Ring of Honor, die hat unfassbar lange einfach schon diesen Championship gehabt, um Fans voll toll, wenn Athena gewinnt. Toni wirkte nach dem Tag-Match bei Dynamite angeschlagen, aber ich nicht. Das ist tatsächlich fast schon 50-50 bei mir, wenn ich zur Woche liege. Also ich muss ja sagen, ich bin, wer diesen Podcast in den letzten Monaten häufiger mal vielleicht gehört hat, ich bin ja ausgewiesener Athena Ultra. Ich glaube, das wird das Match sein, wo ich auf der gesamten Matchcard am meisten mitfiebern werde, weil ich da zumindest persönlich befangen bin und einen Titelwechsel nicht für ausgeschlossen halte. Auch wenn ich nicht ganz dran glaube, weil es mich dann irgendwie doch ja irgendwie wundern würde, wenn jetzt Toni Storm nach diesem gigantisch großen Sieg bei All In jetzt einen Monat später dann doch den Titel verlieren sollte. Ich fände es aber cool, weil Athena müsste jetzt, glaube ich, irgendwann im September, das habe ich mal vor ein, zwei Wochen irgendwo gelesen, die 1000 Tage in der Ring of Honor Women's Championship Regentschaft knacken und dann könnte sie theoretisch als AEW Women's Championess dann den Ring of Honor Titel ablegen, weil als Person, die halt dann nie verloren hat und jetzt zu größerem bestimmt ist. Und als jemand, der sich in den letzten Jahren häufiger mal durch diese Ring of Honor Weeklies quälen musste, weil ich sehr häufig Freitagmorgen den Bericht dazu geschrieben habe, war sie wirklich der einzige Lichtblick in einer im Normalfall Woche für Woche wirklich sehr trüben Show. Und deswegen auch kurz auf Fun Fact, wenn wir hier an der Stelle Keith Lee nochmal reinbringen, Athena ist ungefähr ein Jahr lang länger Champion, als Keith Lee sein letztes Match hatte. Das ist eine Statistik. Und deswegen, mich würde es einfach so sehr für sie freuen, weil auch, ich fand sie bei NXT damals super cool und da war sie auch Women's Championess und im Main Roster sollte es irgendwie nie sein, aber das war auch eine Zeit, wo das Main Roster ziemlich scheiße war auf gut Deutsch. Und deswegen würde ich es einfach so sehr gönnen, wenn sie einfach den Titel jetzt gewinnen würde. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Mein Bauchgefühl sagt nein. Aber wie gesagt, ich werde, wenn ich es mir dann morgen Abend live anschauen werde, werde ich da wie ein kleines Kind vorm Fernseher sitzen und wirklich, ich glaube, ich werde jeden Nier voll fressen, einfach nur, weil ich jedes Mal hoffe, dass er durchgeht. Ich denke auch, das wird tatsächlich das spannendste Match auf der Card, weil da das wirklich, das ist das einzige 50-50-Match auch bei mir, weil es ist, ja, ich sehe das auch, Toni Storm hatte gerade den großen Sieg, andererseits, sie ist es nicht zum ersten Mal Champion und sie könnte das definitiv, wird jetzt keinen Schaden nehmen davon, wenn sie verliert. Und bei Athena hat einfach, ja, es sind, ich habe nochmal nachgeguckt, 13 Tage ab heute. Dann sind es 1000 Tage und es wäre eigentlich geil, wenn sie am 1000. Tag sagen würde: So, hey Leute, ihr bringt es alle nicht hier, ich habe eine bessere Belt, zack. Das ist so cool. Ja, weil du halt auch wirklich sie so, keine Ahnung, Badass oder so halt dann damit darstellen würdest, die halt dann wirklich. Ja, also ich meine, manchmal kannst du dann auch sagen: Ja, aber du könntest damit die nächste Person elevaten, die dann bei Ring of Honor den Titel abnehmen würde. Ja, nee. Ich finde es zu cool, sie einfach sagen zu lassen, ey, hier, könnt ihr haben. Ihr habt es alle nicht geschafft, jetzt gehe ich einfach. Ja, dann, ja, das Problem ist halt immer, wenn man Streak durchbricht, kann es nie die Erwartung des Publikums erfüllen. Deswegen finde ich das gar nicht schlecht, wenn sowas abgebrochen wird. Weil das ist dann nicht enttäuschend. Weil denen, die du da danach die Titel gibst, das ist nicht quasi die direkte Nachfolge. Da ist eine kleine Unterbrechung dadurch, dass der Titel dann nein, nicht das böse Wort, abgegeben wurde, freiwillig niedergelegt wurde. Ich biete euch verschiedene Verben an. Genau, und dann finde ich das irgendwie ganz cool. Also ich bin auch nicht bei Ring of Honor drin. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht Ring of Honor interessiert, weil selbst wenn ich die Zeit hätte, es gibt andere Promotions, die ich dann eher mehr sehen würde. Aber es wäre irgendwie cool. Und das wäre auch für AEW, glaube ich, ganz cool, wenn Athena dann Champion ist. Also als jemand, der mittlerweile nicht mehr so sehr, aber in den letzten 1, 2, 3 Jahren einigermaßen bei Ring of Honor drin war und wie gesagt, das ist auch, also selbst wenn du diese Stunde jeden Freitagmorgen hättest, dann würde ich dir wirklich ungefähr 30 andere Hobbys empfehlen, als dir Ring of Honor regelmäßig anzugucken. Aber Storyline-technisch oder so wäre die einzige Person, wo es Sinn ergeben würde, Athena halt gegen sie verlieren zu lassen, Billy Starks. Weil sie halt einfach ihr Minion jetzt war und die auch mal zwischenzeitlich auch mal kurz gegeneinander gefeedet haben in der Zeit. Und glaube ich auch 1, 2 Matches gegeneinander hatten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und sonst weiß ich nicht. Also Ring of Honor hat auch wirklich kein so wirklich nennenswertes Frauenroster. Dann wäre es, keine Ahnung, da gibt es einfach niemanden, der irgendwie relevant genug wäre, ihr den Titel abnehmen zu lassen. Ja, aber gewinnt Billy Stark so viel davon, wenn sie erst wieder den Titel abnimmt, versus wenn sie den Titel in, weiß ich nicht, Four-Way oder so mit den besten 4 Frauen gewinnt. Ja, der Unterschied ist wahrscheinlich nicht gigantisch, ne. Aber wie ich sage, ist auch bei den Frauen gefühlt bei Ring of Honor die einzige Person, die einigermaßen in diese Fußstapfen treten kann und dann diesen Titel weiternehmen kann. Weil, also man muss schon dazu sagen, bei Ring of Honor waren manchmal Matches dabei, wo die Gegnerinnen von Athena auch ein bisschen sehr grün gewirkt haben. Also die wirkten so, als hätten sie gerade ihr 5. Match und das dann im Ring of Honor TV. Kann sein, dass ich jetzt irgendwen ganz Großes übersehe, aber ich wüsste nicht, wer diese Nachfolge sinnvoll antreten könnte. Du gibst ja nicht eine Nyla Rose oder so jetzt den Ring of Honor Titel, oder? Nein. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wer überhaupt in der Women's Division ist. Ich weiß, also ich kenne natürlich einige Namen, aber ich könnte es jetzt nicht komplett, aber ganz ehrlich, bei AEW auch nicht, weil da sind so häufig Leute einfach nicht da, die eigentlich im Roster sind, dass ich da auch, ehrlich gesagt, keinen Überblick habe. Manchmal gucke ich auf die Seite und denke mir, ah, die gibt's ja auch noch. Meinst ja. Du, wenn Thunder Rosa oder Hikaru Shida gefühlt nach 6 Monaten dann mal wieder für 3 Wochen da ist und dann wieder vom Erdboden verschwindet? Ja. Sowas. Okay. Machen wir das, denke ich mal, das Main Event vor dem Lights Out Match, ich würde davon ausgehen. Es ist Hangman Adam Page gegen MJF für den oder um den AEW World Championship Belt. Da gab es tatsächlich eine kleine Story, die, da können wir ein bisschen drüber reden oder ablästern, was ich jetzt mal bevorzugen würde. Ricochet und Gates of Agony sind jetzt an MJFs Seite und bei Dynamite gab es dann ein kleines Entführungsszenario, während Hangman im Ring verkündete, dass er MJF den Hintern versohlen will, schnappte sich dann MJF und seine Crew Mark Briscoe und stellten folgende Forderung: Der Titel soll auch per Countout wechseln dürfen, der Titel soll per Disqualifikation wechseln und MJF muss seinen Vertrag, den er ja gewonnen hat, nicht dafür einsetzen. Also jetzt. MJF drohte dann halt Briscoe abzufackeln und MJF sagt dann, oh ja, natürlich. Und jetzt sind das halt die Bedingungen für dieses Match. Aber ja, klar, Tony Khan guckt nach so einem Erpressungsversuch bestimmt die Forderung von MJF, Wrestling-Logik, at his best. Andererseits ist es die einzige Art, mich davon zu überzeugen, dass MJF auch nur die geringste Chance gegen Page hat. Also ich meine, jetzt sind es von 0,1 auf 0,2% gewechselt, dass ich glaube, dass MJF gewinnt. Ja, ich kann eigentlich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also das mit dem Anzünden, das ist mir manchmal einfach so ein bisschen zu drüber, weil, also ich gucke gerne Wrestling und ich finde auch viele Storylines gut, aber man muss nicht immer Leuten mit Mord drohen, weil wir halt dann immer wissen, dass, also es passiert ja nicht. Mark Briscoe wird nicht angezündet. Also dann ist es einfach klar, wohin das läuft und wie du gesagt hast, dass Tony Khan natürlich dann dieses Match mit dieser Stipulation offiziell macht und so weiter. Mir ist es immer ein bisschen zu drüber. Witzigerweise ist das für mich einfach sogar, also ein Punkt, in dem ich dir sogar widersprechen würde, für mich geht die Siegchance von MJF von 0,2 auf 0,1 runter, weil für mich, dadurch, dass er jetzt diesen Vertrag behält, eigentlich klar ist, dass er ja früher oder später eh nochmal sein Match kommt. Und er wird jetzt nicht World Champion, solange er diesen Vertrag auch hat. Das heißt, jetzt ist er halt ein nennenswerter Gegner für den Pay-Per-View. Er wird verlieren, er hat immer noch seinen Vertrag, er kann dann immer noch seine Angelegenheit mit dem Hurt Syndicate machen und dann in den nächsten Monaten immer noch seinen Vertrag nochmal einlösen, sei es dann als gedachter Money in the Bank Koffer, dass er es halt ganz spontan macht und dann World Champion wird oder halt, wie es jetzt eigentlich angedacht war, das im Voraus schon ankündigt, dass er ihn einlöst und dann ist es vielleicht ein spannenderes Match, je nachdem, wie dann die Situation aussieht. Es hat es nicht so richtig besser gemacht. Also ein bisschen trojanisches Pferd, nur in Burberry-Muster. Schöner Podcast-Titel. aber ja, also ich finde es cool, ich mag beide, ich mag auch beide im Ring. Ich glaube auch hier absolut nicht an einen Titelwechsel. Wir müssen eigentlich mal schauen, ob wir irgendein Match einen Titelwechsel vorher gesagt haben. Doch, Tag Team Match. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich auch so Fan davon bin, dass du erst irgendwie den Fall hast, dass er den Vertrag eincasht. Jetzt kannst du im Nachhinein sagen, nee, doch nicht. Weiß ich nicht. Also ich glaube, in manchen Nuancen dieser Storyline hat man sich, glaube ich, nicht immer einen Gefallen getan. Ich glaube, das hätte man von Anfang an vielleicht ein bisschen besser planen können. Ich freue mich aufs Match, aber es ist halt wirklich nicht spannend. Und dafür, dass es nicht Main Event ist, ist es dann okay. Also das Lights Out Match, ja, wird sowieso ja das letzte Match sein, weil danach die Lichter ausgehen. Ich finde es okay, ich bin zufrieden, aber eigentlich interessiert mich MJF gegen Hurt Syndicate mehr. Ja, mich auch. Das ist irgendwie so ein, da muss ja was kommen und ich freue mich sehr auch, was da kommt, weil die Beteiligten halt sehr interessant sind. Aber trotzdem, das Match wird trotzdem cool. Es wird ein bisschen Shenanigans geben und ja. Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Main Event, dem Lights Out Steel Cage Match. Ich finde diese langen Titel immer so anstrengend und vor allem jetzt alle Beteiligten aufzuzählen, wird auch wieder spannend. Golden Lovers, Kenny Omega und Kota Ibushi, Darby Allin, Hiroshi Tanahashi und Will Ospreay gegen die Death Riders, bestehend aus Claudio Castagnoli und John Moxley, den Young Bucks, zähle ich jetzt nicht auf, und Gabe Kidd. gab sogar tatsächlich ein ganz klein bisschen was dazu. Bei Dynamite war nämlich Will Ospreay und hielt eine Promo über seine Verletzung. Er meinte, er hat keine Freigabe, will aber bei der Lights Out Match eben dabei sein. Ich habe mich nämlich letzte Woche darüber beschwert, dass ich ein paar Wochen ein bisschen wenig Auszeit finde für so viel Tamtam, wie er gemacht hat. Jetzt ergibt das natürlich mehr Sinn und ich fand es ziemlich cool, dass die Fans Please Don't Die gerufen haben. Das ist auch so ein bisschen mein Hook fürs Match. Ja, und ich hoffe, dass er danach dann wirklich sich jetzt die Auszeit nimmt, sich operieren lässt und dann wieder fit zurückkommt. Danach gab es, nach seiner Promo gab es das absolute Chaos. Da gab es dann Six-Man-Tag-Match, Tana und Jetspeed. Yay! Gewann gegen die Death Riders mit Mox, Cody und Wheeler. Das Ende, oh, ich weiß nicht, will ich das erzählen? Eigentlich nicht. Es kamen Finlay, Kid Maloney und die Grizzled Young Veterans raus. Ospreay brachte dann Leichensack mit. Da war dann der Pin von Tanahashi irgendwie total nebensächlich. Also das Ende des Matches war irgendwie so, achso, das Match ist jetzt übrigens vorbei. Okay, next. Und das Chaos ging dann einfach weiter. Und ihr spare ich jetzt echt die ganze Liste, die da aufgetaucht ist. Das Spannendste ist eigentlich in dem Leichensack war natürlich Darby Allin. Außer den Heels wusste jeder, wer da drin ist. Hätte mich echt nicht gewundert, hätte es einen Darby-Chance gegeben in der Sekunde, als Ospreay mit dem Sack rauskam. Es war für mich viel zu viel. Und ehrlich gesagt, ja, es war genauso overbooked, wie ich vermute, dass das Lights-Out-Match sein wird. Oder? Ja, das trifft's ganz gut. Also ich hatte jetzt auch sogar relativ frisch heute Morgen, beziehungsweise gestern Abend noch teilweise, die Dynamite-Ausgabe auch gesehen und wirklich dieses ganze Opening-Segment in das Match rein und alles, was danach ging. Also ich habe gefühlt zu jedem Zeitpunkt gedacht, so, nach 3 Minuten ist jetzt mal irgendwie hier so ein kleiner Cut drin, aber dieses ganze Ding ging halt immer, immer weiter und es kommen immer mehr Leute raus. Ich muss auch grundsätzlich sagen, falls ich das eben noch nicht gesagt habe, absoluter MVP dieser Dynamite-Ausgabe waren halt auch wirklich die Fans. Also du hast es gerade schon mit dem Please Don't Die-Chant angesprochen. Grüße an der Stelle auch an David, Jens und Markus, die auch gerade in Schottland beziehungsweise in Die haben wir rausgehört, absolut. Ja, die haben das, glaube ich, auch alles initiiert. Ich glaube, die haben den Chant angefangen. Aber ich finde, das war wirklich auch ein gutes Beispiel für eine Ausgabe, wo die Fans einfach die ganze Ausgabe so 10-20% nochmal besser gemacht haben. Weiterer MVP für mich in den letzten 1-2 Wochen ist für mich wirklich Wheeler Yuta, weil Wheeler Yuta immer auf den Sack gerade bekommt und ich es eigentlich doch schön finde, dass er es jetzt nicht mal mehr in dieses Match für Sonntag geschafft hat. Aber ja, ich glaube, wenn du so eine Stipulation hast, 5 gegen 5 Lights Out Steel Cage, dann musst du halt damit spielen, dass halt Chaos ist und unübersichtlich und es wird mit Sicherheit auch ziemlich blutig, allein schon, weil John Moxley in diesem Match drin steht. Und auch so werden wir da wieder Spots drin haben, die, glaube ich, die kriegen wir jetzt noch gar nicht antizipiert, weil im Zweifelsfall dann wieder irgendwer brennen wird oder halt dann sonstiger Scheiß noch im Ring dann verteilt wird. Also ich glaube, manche werden sagen, boah, das ist mir zu drüber und das kann ich auch verstehen, das ist okay, ich freue mich sehr drauf, weil ich mag's, wenn es halt übersichtlich und chaotisch und ein bisschen drüber wird. Deswegen, ich habe Bock drauf. Es ist mir auch ehrlich gesagt vollkommen egal, wer dieses Match gewinnt. Ich glaube, es werden aber einfach nur 30 ziemlich wilde Minuten. Und damit haben wir für so eine Show eigentlich mehr oder weniger einen perfekten Main Event, weil die Show ist nicht die allerwichtigste in vielen Aspekten. Und ich glaube, der Ausgang dieses Matches ist auch nicht der allerwichtigste. Und deswegen, glaube ich, gibt sich das gegenseitig ganz gut die Hand. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer gewinnt, weil es ja auch irgendwie keine richtige Stipulation ja dahinter gibt, wer oder was der Gewinner bekommt in irgendeiner Form. Wer hat die größten Eier? Also hast du irgendwie klare Favoriten in dem Match? Ja, ich denke schon. Ich denke, die Faces werden gewinnen. Ich denke mal, Ospreay wird sich wahrscheinlich irgendwie ganz schön umbringen. Ich glaube aber, das ist, komm, die Show ist absolut auf London hingebucht, auf das Publikum gebucht. Und ich glaube schon, dass die Leute glücklich nach Hause schicken, weil natürlich die Heels haben in letzter Zeit viel verloren, aber wird sich irgendjemand bei dem Match dran erinnern, wer da gewonnen hat? Eher nicht. Und am Ende, finde ich, wäre es ganz cool für die Fans, wenn die jubeln können. Vor allem auch, weil Tanahashi mit dabei ist. Vielleicht ist der sogar, der den macht. Who knows? Fände ich wirklich nicht schlecht. Aber Ende ist keiner interessiert. Ja, Wird ein cooles Match. Ansonsten halt höchstens noch Osprey, halt als Engländer. Also ich wäre jetzt auch im Kopf bei, keine Ahnung, 70-30 für die Faces oder so. Allein schon, wie du gesagt hast, Tony Khan lässt immer gerne die Faces an Pay-Per-Views gewinnen. Das würde sich jetzt hier ganz gut anbieten. Ist halt die Frage, was machst du danach mit den Death Riders? Weil dann hat nicht nur Moxley den Titel verloren, dann hat er halt jetzt auch gegen teilweise mit Darby Allin und Ospreay zwei seiner Langzeit-Widersacher auch verloren. Und dann ist ja irgendwann die Frage schon, was machst du noch mit denen? Weil eigentlich sind sie dann ja auch so ein bisschen durcherzählt, haben zwei große Niederlagen eingesteckt und dann, also, wohin gehst du mit denen als nächstes? Weiß ich so oder so nicht, ob Sieg oder Niederlage. Hab keine Ahnung, wo es hinaus soll. Ich dachte, aus wäre dann damit vorbei, aber irgendwie. Meine Young Max kriegst du jederzeit wieder aufgebaut für Tag Team Titel oder so. Ich glaube, ja, das ist gar kein Problem. Die Death Riders. Mich würde es nicht wundern, wenn es unter dem Namen Death Riders jetzt am Sonntag das letzte Match wird, weil ich würde es freuen, aber du da noch hingehen willst. Ah, na gut, aber das frage ich mich ehrlich gesagt bei den Death Riders auch schon seit einem Jahr. Ja, das ist ein fairer Punkt. aber ich meine, sie hatten jetzt die Trios-Title, Moxley war jetzt ewig ein World Champion. Sie können gerne wieder Utah Woche für Woche wieder neuen Leichensack reinstecken. Pack ist noch verletzt, Claudio Castagnoli, weiß ich nicht, wann der zuletzt mal ein Match gewonnen hat. Abe Kidd war jetzt ja nochmal ein Aushilfs-Death Rider. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der jetzt langfristig Teil bei AEW sein wird. Nee, das hat er angekündigt. Er hat gesagt, er will in Japan bleiben, weil vor allem auch New Japan ihm durch die schwerste Zeit seines Lebens geholfen haben. Und das wirkte schon auf mich sehr ehrlich und sehr fest entschlossen. Okay, ja, dann wird das von mir Gesagte wahrscheinlich aus meinem gedachten 7:30 wahrscheinlich eher 90:10 für die Faces machen, weil wenn die Death Riders danach eine richtige Zukunft mehr haben, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn das Team gewinnt, was ich meine, die werden jetzt als Team so gesehen auch jetzt nicht die klare Zukunft haben, aber zumindest denen würde es dann mehr bringen, diesen Sieg einzufahren und ja, Moxley wird sich irgendwie wieder neu erfinden. Oder zumindest in der ähnlichen Rolle bleiben, aber halt als Singles-Wrestler und der Rest wird seines Weges gehen. Ja. Okay. Sonst noch irgendwas zu dem Pay-Per-View an sich zu sagen? Ich bin gespannt. Also diesmal schreibe ich mir tatsächlich meine Predictions mal auf, weil ich diesmal wirklich das Gefühl habe, bis auf das 50-50 bei Tobi und Asina, dass ich bin mir schon sehr sicher in dem, was ich denke. Das ist so sicher war ich noch nie. Deswegen bin ich mal gespannt, an welchen Stellen ich geirrt habe. Am Ende wird es mir, denke ich, gefallen, alleine schon dadurch, dass ich endlich mal ein Pay-Per-View live sehen kann. Ja, definitiv. Also Pay-Per-View live sehen ist für mich immer besser als am Tag danach. Selbst wenn ich ungespoilert bin, ist es irgendwie mal cool, irgendwie zu wissen, es passiert halt wirklich gerade, ich kann hier nicht vorspulen, ich kann mich nicht spoilern. Ja, es gilt ja auch für sonstige Sportarten, aber live schauen finde ich schon immer sehr, sehr cool. Deswegen freue ich mich mal über jeden Europa-Pay-Per-View, allein schon, selbst wenn ich es nur vorm TV gucke und nicht in der Halle bin. Es ist einfach nochmal ein gefühlt anderes Erlebnis. Vor allem, also ich muss ja eins zugeben, wenn ich Pay-Per-Views im Nachhinein schaue, skippe ich ganz viel. Also ich skippe häufig die Entrances, das zwischendrin. Dann gucke ich die Matches nicht in der Reihenfolge, wie sie da sind, sondern wie ich sie gerne, also wie es mich interessiert. Ich teile mir den teilweise auch auf 2-3 Tage auf. Das ist was vollkommen anderes, als wenn man mal ein Pay-Per-View komplett durchsieht. Und das habe ich also mir diesmal vorgenommen, auch wenn ich dann montags sehr müde sein werde. Ich würde das meiste von dir unterschreiben, wenn ich ein Pay-Per-View nicht live sehe, dann gerne über 2 Tage verteilt, weil manchmal, wenn das so 4-5 Stunden Klopper sind, dann habe ich auch zum Teil nicht die Zeit, das am Stück zu gucken am Tag danach. Ich skippe auch relativ viel zwischen den Matches, auch gerne, weil wenn ich ein Match nicht interessiert, die ersten 3, 4, 5 Minuten beim langsamen Matchaufbau. Ich finde es aber crazy, dass du die nicht in dieser Reihenfolge guckst, wie sie auf diesem Pay-Per-View präsentiert werden. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich die nicht chronologisch gesehen habe. Ich mache das auch, weil wenn ich Pay-Per-Views abends gucke, ich, möchte auch mal ein bisschen Zeit mit meinem Mann verbringen. Und dann gucke ich halt mit dem gemeinsam die Matches und dann suche ich halt Matches raus, bei denen ich weiß, dass sie ihnen gefallen werden. Das sind dann halt eher so der Lights-Out-Match oder sowas. Das finde Deswegen ich sehr süß. gucke ich die halt zuerst. Das ist dann ja, dem geschuldet und die Matches, die ihn dann nicht so interessieren, gucke ich dann, wenn ich tatsächlich mal am Tag so 15 Minuten habe, wo das Kind sich alleine beschäftigt, dann gucke ich es dann. Dann hast du doch meine Unterstützung. Ich habe es trotzdem noch nie gemacht und ich weiß nicht, wann ich das jemals tun sollte, aber ich kann zumindest den Gedankengang hinter sehr gut verstehen. Vielleicht gerade nochmal vollständigkeitshalber gesagt, ich glaube, es fängt morgen deutsche Zeit 21 Uhr an, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, 20 Uhr, 19 Uhr ist die Pre-Show, oder ist die Pre-Show 2 Stunden? Das ist eine gute Frage. Ich dachte, 19 Uhr wäre die Pre-Show. Gott, hätten wir Ich bin auch vielleicht gerade vorher. verwirrt, weil WWE ja auch gerade Europashows hat. Und die, glaube ich, immer um 9 anfangen, aber ich bin Wir gerade ein checken live, bisschen. wer es zuerst hat. Ich habe 19 Uhr Pre-Show halt notiert. Wie steht es? Sagt mir die Startzeit, aber es sagt mir die Startzeit. Und auch überall nur die Pre-Show-Startzeit. Ich habe Steht die 0 Hour 19. 17 Uhr, Main Card 19 Uhr. Aber in welchem Land befindest du dich denn, Junge? Das solltest du vielleicht dazu schreiben. Ich finde hier überall nur Germany 7, also 19 Uhr. Aber ich Ja, dann sehe. 19 Uhr Main Show. Echt? Dann wirklich 19 Uhr Main Show? Hier steht dann 17:30 Uhr, Zero Hour. Könnt ihr euch nicht mal einigen hier? Okay, jetzt Wir sind gucke ich wirklich auf der. 1A vorbereitet. Ich habe mir das halt irgendwo mal rausgeschrieben. Wir können doch auch einfach auf der All-Elite-Seite gucken, was die da für eine Uhrzeit angeben. Können auch gucken, was Triller TV einstellt, weil Triller TV hat im Normalfall immer die richtige Uhrzeit. Also hier steht auch bei Triller TV Main Show, verstehe ich jetzt mal so, 7 p.m. Also ich denke mal, wir haben wirklich dann 19 Uhr deutsche Zeit, Beginn der Main Show. Ich habe auch englische Zeit, 16 Uhr ist Einlass. Und Okay, dann wird Kirk? das ja passen. Ja, dann, wie ihr jetzt gerade über wirklich sehr viele Minuten wahrscheinlich rausgefunden habt, wenn ihr es nicht ohnehin schon wusstet. Also Main Show 19 Uhr, über Pre-Show reden wir jetzt nicht, weil da habe ich jetzt keine andere Zeit gefunden. Wahrscheinlich 18 Uhr oder so, vielleicht 17:30 Uhr. Und dann ist ja wirklich eine angenehme Zeit, weil dann schaffst du es ja wahrscheinlich bis 12 wird das Ding ja durch sein. Also sie machen ja keine 5 Stunden, wahrscheinlich 4 oder so. Steht Curfew 22:30 Uhr. Okay, So dann wären halb es ja 12. dreieinhalb, ja. Ja. Nee, wenn es 7 Uhr anfängt, ist 4,5. Bei halb Ach, 12. dann sorry, ich habe dann akustisch 22:30 verstanden, dann hast du wahrscheinlich Ja, 23:30 gesagt. die englische Zeit 22:30 Uhr. Ah, okay. Entschuldigung, ja, das ist ein bisschen blöd, wenn man in den Timezones hin und her springt. Ich dachte aber für 3 Sekunden noch einfach, ich könnte nicht mehr rechnen. Kann auch sein. Zweifel immer zuerst an mir, also beim Gegenüber. Ja, Okay. das wäre aber verständlich, wenn du an mir zweifeln würdest. Das wäre absolut legitim. Okay. Ja, bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, oder? Review, nicht Preview, Preview machen wir gerade. Die Review haben wir ja schon beschlossen, dass die Jens und David machen. Am Dienstag, richtig? Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon teamintern offiziell ist, aber Sie haben zumindest. geschrieben, sie würden es gerne machen. Okay, dann dürft ihr euch auf den Gottkönig des deutschen Wrestlings, Jens, freuen. Oh Gott, jetzt habe ich es angekündigt und egal von wer wen ersetzt, wird dann ausgebucht. Achso, das ist ja nicht live. Alles gut, aber wir kriegen nur noch schlechte Kommentare. Ja, aber das ist auch fair, weil dadurch haben wir jetzt auch praktisch den Druck auf Jens, dass es halt auch wirklich machen muss. Ah, Jens, falls du das hörst, bitteschön. Also. Pech an euch zwei jetzt, David und Jens, das werdet ihr machen müssen, kommt ihr jetzt nicht mehr drum rum. Und ja, wie gesagt, also die beiden, das verraten wir jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, haben gemeint, sie würden es dann irgendwie Dienstag aufnehmen. Dann würdet ihr halt eine reine Review bekommen, weil ja offensichtlich Dynamite ja erst am Mittwoch ist. Dann denke ich mal, dass wahrscheinlich Dienstagabend oder so dann die Review dann noch direkt online geht und dann werden wir wahrscheinlich, wenn jetzt nicht gerade bei Dynamite gar nichts passieren, dann trotzdem auch noch nächste Woche eine reguläre Elite Hour rausbringen, gegen Ende der Woche, wo wir halt dann hauptsächlich dann über Dynamite sprechen werden. So ist jetzt zumindest Stand jetzt des Fahrplans. Also ich glaube, ihr habt es in den letzten Monaten und Jahren mitbekommen, dass auch nicht immer alles, was wir geplant haben oder irgendwie an Daten und Zeiten durchgegeben haben, immer zwingend eingehalten wurde. Deswegen nagelt uns bitte nicht drauf fest, aber ungefähr so können wir, glaube ich, einen Ausblick auf nächste Woche geben. Wir tun unser Bestes. Immer. Okay. Dann wollte ich noch kurz Grüße an Michi und Rivera aussprechen. Die haben im Ort gequatscht. Ich bin bei Michi immer gespannt, wie er das Event findet, weil er war ja nicht so überzeugt, aber vielleicht ja mittlerweile. Ja, dann ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich denke mal, die meisten werden wahrscheinlich auch live schauen. Mal schauen, vielleicht schmeiße ich sogar mal meinen X-Account wieder an, ob der noch existiert. Also mein Wrestling-X-Account. Twitter ein bisschen nebenbei. Vielleicht will ich es aber auch einfach nur genießen, weil, wie gesagt, das ist das erste Mal seit, ich habe keine Ahnung, weil ich das letzte Mal nicht live vor Ort Live-Wrestling geguckt habe. Und ja, ganz viel Spaß. Überlasse Stefan das letzte Wort. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Ja, vielen lieben Dank. Ich schließe mich auch praktisch allem Gesagten an. Ich weiß auch noch, das hat jetzt aber heute auch nicht mehr so zeitlich ganz reingepasst, weil wir das jetzt auch nicht so allzu lange heute mit der Preview machen wollten. Auf YouTube gab es wieder ein paar Pin- oder Kickout-Fragen. Dazu kommen wir dann nächste Woche noch. Die haben wir nicht vergessen, weil ja, wenn wir nächste Woche halt eh nur eine Dynamite-Review dann machen, dann passt das, glaube ich, auch zeitlich besser rein. Dann müssen wir das halt jetzt nicht nochmal so komplett durchrattern. Ansonsten wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß mit Forbidden Door. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Hörer auch gerade in Schottland beziehungsweise England unterwegs. Dann natürlich auch ganz viel Spaß vor Ort. Ich bedanke mich natürlich auch wie immer fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche, vielleicht genießt ihr auch andere Stimmen. Bis dahin, ciao.